Wir wollen zu Beginn dieser Sendung gleich Worte unseres Präsidenten, unseres Bundespräsidenten in Erinnerung rufen, die heute Vormittag beim Neujahrsempfang für das diplomatische Korps in Bonn fielen. Richard von Weizsäcker. Unter dem Eindruck der Bewunderung und der tiefen Dankbarkeit für die große geschichtliche Chance, die uns die Völker eröffnet haben, ist für uns eine Zeit der Bewährung gekommen. Wir müssen alle Kraft aufbringen, um ihrer würdig und ihr gewachsen zu sein. Die Veränderungen sind für uns Deutsche, die wir heute in zwei Staaten leben, von besonderem Gewicht. Unter dem Ansturm der Gefühle des Wiedersehens nach jahrzehntelanger, gegen jedes menschliche Empfinden erzwungener Trennung, gilt es jetzt, nach innen und außen verantwortungsbewusst mit der gewonnenen Freiheit umzugehen. Besonnenheit, Verantwortungsbewusstsein, das, so glaube ich, sind tatsächlich Schlüsselworte auch für die weitere Gestaltung unserer Beziehungen zur DDR, die heute mit auch Thema eines SPD-Parlamentariertreffens war, auf dem Hans-Jochen Vogel anderen in seiner Partei widersprach, als er gegen eine Ausladung von DDR-Ministerpräsident Motrow plädierte. Praktisch vorangebracht wurden diese Beziehungen heute in Ost-Berlin mit der ersten Sitzung einer deutsch-deutschen Verkehrswegekommission. Auch das wird ein Thema dieser Sendung sein, in der wir Sie übrigens unter anderem auch noch einmal ausführlich über die Gründe für die Freilassung des bisher in West-Berlin inhaftierten ehemaligen Chefdevisenbeschaffers der DDR informieren werden. Im Westen Berlins überraschte heute der Generalstaatsanwalt mit der Mitteilung über die Freilassung des bisher dort festgehaltenen ehemaligen Chefdevisenbeschaffers der DDR, Schalk Golodkowski, der also nicht an die DDR-Justiz ausgeliefert wird. Begründet wurde dieser Schritt auch mit der Vermutung, dass der ehemalige Chef der DDR-Unternehmensgruppe Kommerzielle Koordinierung, dem Ost-Berlin Untreue vorwirft, dort kein faires Verfahren zu erwarten hätte. Christian Wild berichtet. Genau einen Monat hat sich Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Schulz Zeit genommen, um die sogenannte Zulieferung Schalks an die Justiz der DDR zu entscheiden. Sie wirft ja dem ehemaligen Chef der dubiosen Stelle Kommerzielle Koordinierung der zentralen Devisenbeschaffung für die SED im westlichen Ausland vor, Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums verübt zu haben. Alexander Schalk-Golodkowski, der sich nach Tagen des Versteckspiels am Nikolausabend am 6. Dezember der Westberliner Justiz gestellt hat und seitdem in der Untersuchungshaftanstalt Moabit einsaß, soll 1980 dafür gesorgt haben, dass SED-Wirtschaftsexperte Mittag zusammen mit seinen Töchtern über Häuser durch Valutamittel verfügen konnte. Er selber habe schon früher, nämlich 1977, sein Wochenendhäuschen umsonst an die Wasserversorgung anschließen lassen. Ein Verbrechen ist das in der DDR bei Strafandrohung bis zu 10 Jahren, bei uns in der Bundesrepublik nur ein Vergehen und obendrein verjährt. Deshalb ist Schalk auch wieder frei. Der Generalstaatsanwalt hatte zu beurteilen, ob Schalk Golodkowski drüben wohl ein faires Verfahren zu erwarten hat. Deshalb hatte Schulz an die DDR-Kollegen der Generalstaatsanwaltschaft einige Forderungen gestellt, die schließlich auch erfüllt werden sollten, beispielsweise einen Westberliner Rechtsbeistand drüben zuzulassen, wie auch die Zulassung der Öffentlichkeit. Die Tatvorwürfe wurden allerdings nicht mehr wie gewünscht erhärtet. Im Gegenteil, für die Mittagschen Häuser war plötzlich nur noch ein anderer, nämlich der DDR-Staatssekretär für Bau- und Wohnungswesen, auszumachen, jedenfalls von der Unterschrift her, vom Schriftverkehr. Gleichzeitig erreichten den Westberliner Staatsanwalt wie auch den Schalk-Rechtsanwalt Dankert zwei Drohbriefe aus der DDR. Da steht drin, wir holen ihn mit der RAF raus. Die beiden Absender sind aus der DDR. Wir haben das also ernst genommen und mussten das ernst nehmen. Ich kann aber auch sagen in diesem Zusammenhang, dass mich zahllose, ehrenwerte Bürger in der Bundesrepublik angerufen haben und für ihn gut gesagt wollten. Bloß das ist auch für mich nicht maßgebend. Sondern ich muss alleine entscheiden, ob ich geringste Zweifel habe. Ich darf das nochmal sagen. Und wenn ich Zweifel habe, dann geht das Panel zugunsten des Betroffenen aus. Und diese Zweifel beim Generalstaatsanwalt, die wurden noch genährt durch weitere Tatsachen, wie es heißt, die ihm bekannt wurden in der letzten Anhörung von Schalk am 5. Januar. Ich bitte um Verständnis, sagte er der Presse, dass ich darüber aus Gründen des Geheimschutzes keinerlei Einzelheiten mitteilen kann. Jedenfalls sei sein Verhalten abgesprochen mit dem Generalbundesanwalt und da wurde natürlich die versammelte Presse hellhörig, fragte nach. Möglicherweise, so hat Schalk dem Berliner Generalstaatsanwalt gesagt, würden dann drüben bei einem Verfahren ganz andere Vorwürfe, zumindest indirekt, vielleicht bei der Strafzubemessung, eine Rolle spielen können, etwa der Landesverrat. Es gab BND-Kontakte, also zum Bundesnachrichtendienst von der hiesigen Staatsanwaltschaft, und derlei Gesichtspunkte wurden dabei dem hiesigen Generalstaatsanwalt bestätigt. Hieß das, dass möglicherweise Schalk für einen westlichen Geheimdienst gearbeitet hat oder über Kontakte etwa zum BND verfügte? Schulz, der Generalstaatsanwalt hier in Berlin, sagte, er verfüge über keinerlei Anhaltspunkte für eine solche Arbeit, aber konnte mithin auch nicht ausschließen, dass solche Beweggründe dann bei einer Urteilsfindung in der DDR eine Rolle spielten. Der Reformprozess in Osteuropa ist umfassend. Auch die zwischenstaatliche Zusammenarbeit im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe ist davon nicht ausgeschlossen. Das Treffen der Regierungschefs der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft brachte am ersten Tag in Sofia den Auftrag zu Vorschlägen für eine radikale Perestroika, wie dies die Moskauer Pravda formulierte. Dazu Johannes Grotzki. Das Gipfeltreffen von Sofia wird ganz sicher nicht zu einer Auflösung des RGW führen. Selbst die hartnäckigsten Kritiker der Wirtschaftsgemeinschaft, wie der tschechoslowakische Finanzminister Klaus, wollen nun von einer Abschaffung des RGW nichts mehr wissen. Doch der dringend angemahnte Strukturwandel gewinnt in Sofia an Konturen. Konkret hat die Sowjetunion, die praktisch 2/3 der Wirtschaftsmacht im RGW repräsentiert, vorgeschlagen, dass sich die Staatshandelsländer für ihren Warenverkehr an den Weltmarktpreisen ausrichten und konvertierbare Währungen zugrunde legen. Damit ist die ideologische Hülle fallen gelassen worden, die bislang unter dem Anspruch einer sozialistischen Weltwirtschaft auf einem Transferrubel basierte, dessen Wechselkurs oft einseitig zugunsten der Sowjetunion festgelegt worden war. Umgekehrt verlieren dann aber auch die RGW-Staaten das Privileg, vom großen Bruder aus Moskau weiterhin vergünstigt Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas zu beziehen. In jedem Fall aber ist mit dem sowjetischen Vorschlag das Zeitalter zu Ende gegangen, mit dem die sozialistischen Staaten dem Kapitalismus die Stirn bieten wollten. Stattdessen lautet die Parole nun, mit dem ehemaligen Klassenfeind gemeinsame Sache zu machen. Besonders schwer zu verkraften ist dieser Wandel für die ärmsten Länder Mongolei, Vietnam und Kuba. Sie beharren auf den alten Strukturen, weil sie als Kostgänger im RGW mit festgesetzten Preisen praktisch subventioniert wurden. Darin liegt auch der tiefere Grund, warum diese Länder der Perestroika so skeptisch gegenüberstehen. Gewissermaßen als RGW-internes Gegengewicht treten in Sofia die mitteleuropäischen Länder Ungarn, Polen und Tschechoslowakei auf, die unter der Wortführung des ungarischen Delegationschefs für ihre Staaten die Bildung einer wirtschaftlichen Kernzone vorgeschlagen haben. Dies ist unmittelbarer Ausdruck der politischen Reformbewegung in Mittel- und Osteuropa. Mit der Absage an die Planwirtschaft und der Zulassung gemischter Eigentumsformen hoffen diese drei Länder, nicht zuletzt mit massiver Unterstützung der Europäischen Gemeinschaft, ihre ruinöse Lage zu überwinden. Der stellvertretende ungarische Ministerpräsident Peter Medjeschi hielt in Sofia daher auch die vernichtendste Kritik für den RGW bereit. Der blockgebundene Handel, so sagte er, hat den Wettbewerb gelähmt, technische Entwicklungen behindert, Armut und Warenknappheit erzeugt. Nicht alle Delegierten griffen zu solch drastischen Beschreibungen. Einig sind sich jedoch alle 10 Mitgliedsländer, wie es der bulgarische Ministerpräsident Atanasov in seiner Eröffnungsrede ausdrückte, dass der Wirtschaftsgipfel von Sofia zu einem Wendepunkt des RGW werden soll. Auch das gehört zum Tag, der Start der amerikanischen Raumfähre Columbia in militärischer Mission. Gieselherr Sorge aus Washington. Die Raumfähre Columbia ist wieder im All. Der nunmehr 4. Startversuch ging glatt vonstatten. Blauer Himmel über Florida, wenig Wolken. Wie vorgesehen hob dann pünktlich um 7.35 Uhr Ortszeit die Trägerrakete mit der Raumfähre und den 5 Astronauten an Bord vom Startplatz in Cape Canaveral ab. 1-0, Booster Ignition and Liftoff of Columbia. A new decade of spaceflight begins. Die Erleichterung über den geglückten Start war nach der langen Wartezeit unüberhörbar. 10 Tage lang wird diese neue Columbia-Mission dauern. Als wichtigste Aufgaben müssen die Astronauten zum einen neuen Kommunikationssatelliten aussetzen, das wird am 2. Flugtag geschehen, und zum anderen, und das wird der Höhepunkt dieses Columbia-Unternehmens sein, sollen die Astronauten einen 11 Tonnen schweren NASA-Forschungssatelliten mit zahlreichen Langzeitexperimenten einfangen und bergen. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA steht hierbei unter starkem Zeitdruck. Denn die 6 Jahre alte Forschungssonde LDV von der Größe eines Omnibusses ist auf Umlaufbahnen geraten, die sie gefährlich nahe an die Erdatmosphäre bringen. Dort aber droht sie zu verglühen. Wenn die Rettung durch die Raumfähre daher nicht innerhalb der nächsten 3-4 Wochen erfolgt, wäre die Sonde vom Shuttle aus nicht mehr zu erreichen und ginge der NASA ein wertvolles Weltraumlabor verloren. 1929 war Kurt Tucholsky aus Enttäuschung über das sich abzeichnende Scheitern der Demokratie in Deutschland nach Schweden gegangen. Dort lebte er in Hinders, einem kleinen Villenvorort in der Nähe von Göteborg, und dort lernte er 1930 Gertrud Meyer kennen, die für ihn schwedische Zeitungen übersetzte und ihn bis zu seinem Selbstmord 1935 begleitete. Hans Deiber besuchte die inzwischen 92-Jährige und fragte sie nach ihren Erinnerungen an Kurt Tucholsky, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Die 5 Jahre mit Tucholsky machen kaum ein 1/18 ihres Lebens aus, aber sie machten aus der höheren Tochter, die in der Schweiz Französisch gelernt hatte, katholische Bücher las, Klavier spielte und nachts nicht wegbleiben durfte, eine aktive Antifaschistin, die mit dem Bundesverdienstkreuz dekoriert worden ist. Sie hatte sich in Orden ans Kleid geheftet, als ich vor 4 Wochen in Hindorf sie besuchte, eine zierliche, vom Alter gekrümmte 92-Jährige. Ein koboldhaft zwischen Ernst und Heiterkeit changierendes Mienenspiel erinnert noch an den Spitznamen, den Tucholsky ihr vor 59 Jahren gegeben hat, Monkey, Äffchen. Fräulein Meyer sollte dem Ex-Berliner, der eine schöne Villa am See gemietet hatte, Schwedisch beibringen. Deutsch kann sie von ihrer Mutter und sie kannte Berlin. Sie war damals 33 und Tucho war 40. Als er hierher kam, der Doktor, wie man sagte. Das kam daher, dass das die Angestellte sind, nannte ihn der Herr Duxe. Ja. Und daher. Mhm. Und mich nannte sie das Fräulein. Wie sah ein normaler Tageslauf? Ja, vollkommen. Aus. Er stand auf und bekam Frühstück. Da haben wir uns im Wald getroffen und ging jeden Tag einen großen Spaziergang. Mhm. Und dann hat er nachmittags gearbeitet und ich ging oft nachmittags hin. Er hat ein großes Bedürfnis, sich auszusprechen. So, wenn ich von ihm weggegangen war, konnte es sein, dass er gleich am Telefon mich angerufen hat. Und ich war kaum durch die Tür. Dann hat meine Schwester gesagt, er hat schon angerufen. Mit mir hat er sich immer ganz ausgesprochen. Ich wusste genau, wie es bei ihm war. Im Januar 1934 lief der deutsche Pass ab. Fortan war Tucholsky staatenlos. Der Fremdenpass wurde nur bei Wohlverhalten verlängert. Die Polizeiakte sagt, gibt als Zweck des Aufenthalts in Schweden an, Vorliebe für die schwedische Natur, gesunder und friedlicher Wohnsitz. Aber Tucholsky verabscheute die nordische Kälte und Dunkelheit. Die Erlaubnis, vorläufig in Schweden zu bleiben, war an 2 Bedingungen geknüpft. Kein Arbeitsverhältnis und keine propagandistische Tätigkeit. Und er hatte keine Möglichkeit mehr, sich auszuschreiben und Geld zu verdienen. Und das war ihm ja furchtbar. Entsinnen Sie sich an den letzten Abend mit Tucholsky? Ja, das war wie immer. Wir haben Tee getrunken und etwas gegessen. Und er hatte Zeitungen bekommen, Frankfurter hatte. Und dann hatte er ein paar Zeitschriften. L'Esprit, das erinnere ich mich sehr gut. Es war ihm nichts anzumerken? Nein, gar nicht. Das Einzige war, als ich nach Hause ging und guten Abend sagte, dann hat er gesagt, komm nicht so früh morgens, ich will mich ausschlafen. So ich kam erst gegen 3 Uhr, sonst kam ich um 1 Uhr. Und da war ich schon bewusstlos. Er hat sehr viel Veronal genommen. Das war am 21. Dezember 1935. Tucholskys Hinterlassenschaft wurde verkauft. Erbin war Mary Gerold, seine geschiedene Frau. Gertrude Meyer, später verheiratete Prenzlau, behielt das Tintenfass und die Laterne, bei deren Schein Tucholsky sie oft abends nach Hause begleitet hatte. Seinen Federhalter schenkte sie Roda Roda. Sie veranlasste die Einäscherung des Leichnams und ließ die Urne auf dem Friedhof von Marie Fried beim Schloss Gripsholm beisetzen. Soweit die Erinnerungen an Tucholsky. Nun aber zum Börsengeschehen in New York. Burkhard Birke berichtet. Es war ein winterlich flauer Tag heute an der New Yorker Wall Street und dem gestrigen Strohfeuer eines aufflammenden Optimismus folgte heute ein kräftiger Dämpfer nach unten mit einem Kursverlust gemessen am Dow Jones, der die gestrigen Tagesgewinne mehr als wettmachte. Interessengegensätze haben dazu geführt, dass nun eine Kommission Vorschläge für eine, wie es wörtlich heißt, radikale Reform erarbeiten soll. Fast symbolträchtig wurde als Ort für den entscheidenden nächsten Gipfel die ungarische Hauptstadt Budapest bestimmt, aus der die radikalsten Vorschläge für eine Veränderung des RGW stammen. So hatte der ungarische Ministerpräsident Németh in Sofia praktisch alle Grundpfeiler des RGW in Frage gestellt, in der Zuversicht, dass es künftig beim Warenhandel keine Quotenregelung, keine festen Kontingente und auch keine Fünfjahrespläne mehr geben werde. Sein Fazit: Wir hatten den falschen Weg gewählt. Auch Moskaus Ministerpräsident Ryschkow schlug sich an die Brust. Reform sei dringend notwendig, sagte er. Deshalb empfahl Ryschkow im Namen der Sowjetunion eine Regelung, die nur bedingt Freude bei den Wirtschaftsverbündeten auslöste. Denn Moskau möchte, möglichst schon ab 1991, den Warenverkehr auf konvertible Währung umstellen und sich an den Weltmarktpreisen orientieren. Hintergrund dafür ist der bevorstehende gemeinsame Markt der EG, der besonders von Moskau als Bedrohung empfunden wird. Für Erdgas und Erdöl dürfte dann die Sowjetunion, was sie teilweise auch schon tut, die sozialistischen Brüder mit harten Dollars zur Kasse bitten. Aber auch sowjetische Fertigprodukte müssten dann innerhalb des RGW ebenso teuer bezahlt werden. Wenn man bedenkt, dass die Sowjetunion einen Großteil ihrer Autoproduktion bislang im RGW verkauft, dann kann man den Aufschrei des Entsetzens bei einigen Mitgliedstaaten verstehen. Niemand vermag zu sagen, wie schnell nun die eingesetzte Kommission es schafft, Vorschläge auszuarbeiten, die praktisch Feuer und Wasser miteinander vereinigen sollen. Denn die Reformländer wie Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei marschieren Richtung Marktwirtschaft. Kuba dagegen hat auf dem Gipfel verlauten lassen, dass bei aller Reformfreude die komplette Übernahme von Marktwirtschaft und Privateigentum nicht erfolgen dürfe. Kuba machte sich in diesem Zusammenhang auch zum Sprecher der ärmeren Partner, zu denen die Mongolei und Vietnam zählen. Für diese Länder möchte Kuba die Gewissheit weiterer Wirtschaftsunterstützung festgeschrieben haben. Aber auch die Tschechoslowakei, die spielerisch provokant bereits ein mögliches Ende der Wirtschaftsgemeinschaft in die Debatte geworfen hatte, scheut nun zurück. Ein Warenverkehr auf realistischer Weltmarktbasis, wie von Moskau vorgeschlagen, scheint dem Finanzminister der CSSR, Klaus, ab 1991 gefährlich verfrüht zu sein. Für sein Land jedenfalls, so der Prager Finanzminister, würde dies katastrophale Folgen haben. Sein Vorschlag: Die Sowjetunion müsse bereit sein, die negativen Auswirkungen einer solchen Reform anteilmäßig mit den übrigen Partnern aufzufangen. Im Klartext also soll die Sowjetunion, die 2/3 der RGW-Wirtschaftskraft repräsentiert, die Reform überwiegend finanzieren. Ein Land des RGW, nämlich Vietnam, hat noch ganz andere Sorgen. Lange hat es den Nachbarstaat Kambodscha besetzt gehalten. Nach dem Abzug seiner Truppen gingen die Einheiten der Roten Khmer, das ist die stärkste Gruppe innerhalb der kambodschanischen Widerstandskoalition, gegen die von Hanoi eingesetzte Regierung in Phnom Penh vor. Aber die Roten Khmer sind offensichtlich zu schwach, um die pro-vietnamesische Regierung zu stürzen. Angesichts des militärischen Patz im Lande scheint die hohe Diplomatie wieder gefordert zu sein. Der Chef der Widerstandskoalition, Prinz Sihanouk, hat sie schon für eine Treuhandschaft der UNO in Kambodscha ausgesprochen. Ein Überblick über die diplomatischen Bemühungen gibt uns nun Gieselherr Sorge. Mit einiger Genugtuung vermerkt die amerikanische Regierung jetzt, dass neue Bewegungen in die Kambodscha-Diplomatie gekommen ist. Allerdings, schnelle Fortschritte werden in Washington nicht erwartet. Doch alles, was zur friedlichen Ablösung des pro-vietnamesischen Regimes in Phnom Penh führt, würde von der Bush-Administration erst einmal positiv vermerkt, wobei den USA natürlich nicht an einer Rückkehr der Roten Khmer an die Macht gelegen ist, selbst wenn dies im Verbund mit anderen nicht-kommunistischen Parteien geschehe. Daran waren ja schließlich auch die letzten Kambodscha-Verhandlungen gescheitert. Mit dem neuen Vorschlag Australiens, ähnlich wie in Namibia, auch in Kambodscha, eine Lösung der Krise mit Hilfe der UNO zu suchen, hat daher ein neues Denkmodell für eine weitere Verhandlungsrunde gebracht und Washingtoner Beifall gefunden. Schon auf dem Gipfeltreffen bei Malta Anfang Dezember hatte Präsident Bush bei Kreml-Chef Gorbatschow für eine neue Verhandlungslösung in der Kambodscha-Frage geworben. Wie in Angola, Afghanistan und Mittelamerika möchte Washington bei der friedlichen Bewältigung regionaler Krisenherde auch in Kambodscha mehr mit Moskau kooperieren und gemeinsam Auswege finden. Das gemeinsame Interesse der Supermächte besteht in Kambodscha nunmehr darin, dass durch die wieder zunehmende Guerillatätigkeit das Entstehen eines neuen Brandherdes verhindert werden soll. Allerdings ist man sich im amerikanischen Außenministerium darüber im Klaren, dass durch die Beteiligung von so vielen Parteien und durch Interessensgegensätze zwischen Moskau, Peking und Washington ein Friedensprozess äußerst schwierig ist. Doch nun schrittweise vorzugehen, zunächst mit Vorklärungen in Paris, dann mit der eigentlichen Gesprächsrunde in New York bei der UNO, könnte nach Washingtoner Einschätzung zu einer neuen Gesprächsbasis führen, die spätere Fortschritte erlaubt. In Namibia wie auch in Nicaragua hatte sich UNO-Vermittlung in jüngster Zeit mehrfach bewährt. Und da auch der Kurs des alten Verbündeten Prinz Sihanouk zum Machtwechsel in Kambodscha nicht mehr uneingeschränktes US-Vertrauen genießt, weil dessen Beziehungen zu den Roten Khmer als zu verpflichtend empfunden werden, Washington also in der Kambodscha-Frage für sich über keine Ideallösung mehr verfügt, kommt der Regierung Bush die mögliche Einschaltung der Vereinten Nationen durchaus gelegen. Bei der Anlehnungsmacht der Roten Khmer der Volksrepublik China gab es heute eine auf den ersten Blick frohe Kunde. Das Kriegsrecht soll morgen aufgehoben werden. Ob dies allerdings eine Öffnung des Regimes hin zu mehr Freiheit und Menschenrechten bedeutet, ist kaum zu hoffen. Aus Peking berichtet Ludwig Tam. In der Abendsendung des chinesischen Fernsehens gab Ministerpräsident Li Peng in einer Ansprache an Genossen und Landsleute die Aufhebung des Ausnahmezustandes in Peking ab 11. Januar bekannt. Der Ministerpräsident begründete das mit der stabilen Lage in der Hauptstadt und im ganzen Land, mit der Wiederherstellung der sozialen Ordnung und einem glänzenden Sieg über die konterrevolutionäre Rebellion im Juni, wie die Demonstrationsbewegung für mehr Demokratie offiziell genannt wird. Li Peng schwor, dass egal was in der Welt passiere, China unerschütterlich den Weg des Sozialismus fortsetzen werde. Er lobte Offiziere und Mannschaften der Armee und der Polizei für ihre unsterbliche Großtat bei der Verteidigung der Führerschaft der Kommunistischen Partei und des sozialistischen Systems. Seiner Ansicht nach gäbe es aber immer noch Faktoren der Unsicherheit in China. Feindlich gesinnte Kräfte innerhalb und außerhalb des Landes würden den Versuch nicht aufgeben, Chinas sozialistisches System zu stürzen. Schließlich räumte er ein, dass das Land einige zeitweilige Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Nationalökonomie zu überwinden habe. Schon aus dieser Rede lässt sich ablesen, dass sie für die Bevölkerung mit der Aufhebung des Ausnahmezustandes nicht viel ändert. Partei und Regierung haben alles fest im Griff. Jeder Chinese wird auf die vier Prinzipien eingeschworen und das sind eben Führungsanspruch der Kommunistischen Partei, Diktatur des Proletariats und Festhalten an Marxismus, Leninismus zusammen mit den Ideen Maos. Ob jetzt auch der Platz am Tor des himmlischen Friedens wieder frei zugänglich wird, lässt sich heute noch nicht ausmachen. Er wurde bis zum Abend von bewaffneter Polizei bewacht, wie in den letzten Monaten auch. Man kann ihn nur mit einer Eintrittskarte betreten. Nach außen hin kann nun die Pekinger Regierung auf die Normalisierung der Lage hinweisen und weiterhin um Touristen und ausländische Investitionen werben. Auch mit der ständigen Betonung, dass die Politik der Reformen und der Öffnung fortgesetzt werde. Dabei hat Li Peng erst am Wochenende vor einer Wirtschaftskonferenz erklärt, Reform bedeute Perfektionierung des Sozialismus, an dessen fundamentale Umkrempelung sei nicht im geringsten gedacht. Im Übrigen bleibt es das erklärte Ziel der Behörden, Aktivisten der Protestwelle weiter zu verfolgen und zu bestrafen und die Kampagne gegen die sogenannten sechs Übel über die nächsten Monate fortzuführen, deren Ziel alles ist, was nicht in den Rahmen der orthodoxen Ideologie passt. In den USA haben die ersten Reaktionen auf die Ankündigung der chinesischen Führung nicht lange auf sich warten lassen. Hören Sie dazu aus Washington Joachim Lenz. Der Präsident begrüße Chinas Ankündigung, 7 Monate des Kriegsrechts zu beenden, erklärte Roman Popadyuk, ein Sprecher George Bushs. In der von Chinas Premier Li verkündeten Maßnahme sowie weiteren Gesten Pekings erkenne Washington einen positiven Schritt. Wir würden gern glauben, dass dies ein Erfolg der Politik des amerikanischen Präsidenten ist, dass des US-Sicherheitsberaters General Scowcrofts China-Reisen dabei eine Rolle gespielt haben, fügte Popadyuk hinzu, ohne dies tatsächlich zu reklamieren. Die volle Bewertung dieser Schritte könne erst erfolgen, wenn ihre Umsetzung im Alltag erkennbar sei. Vizepräsident Quayle erklärte, die Aufhebung des Kriegsrechts in Peking sei der Beweis für die Richtigkeit von Bushs China-Politik. Er sprach von einem Schritt nach vorne. Bedeutet dies, dass Washington nun als ein einflussreiches Mitglied im Kreditbewilligungsausschuss der Weltbank sich nicht länger gegen Weltbankkredite an China stellen wird? Roman Popadyuk führte aus, an der Politik der Wirtschaftssanktionen gegen China ändere sich nichts. Auch wenn Washington nunmehr bereit sei, die Kreditvergabe zur Linderung des menschlichen Alltags in China wohlwollend einer Prüfung zu unterziehen. Präsident Bush habe stets alle Handlungen vermeiden wollen, die dem chinesischen Volk wehtun könnten. Wenig später ergänzte Margaret Tutwiler, die Sprecherin des State Department, Washington werde weiterhin keine Weltbankkredite an China unterstützen, die zur Wirtschaftsförderung dienten. Doch werde Washington sich ab heute hinter Kredite zu humanitären Zwecken stellen. Frau Tutwiler gab zu erkennen, wie sehr Washington gewillt ist, auf die hochentwickelten Empfindsamkeiten im Reich der Mitte einzugehen, indem sie betonte, Washington habe zwar am Tag der Verkündung des Kriegsrechtsendes in Peking einen Politikschwenk vollzogen und befürworte nunmehr Kredite etwa zur Erdbebenhilfe, doch sei es pure Koinzidenz, eine schiere Zufälligkeit, dass Washington seine Haltung an dem Tag ändere, an dem China seine interne Unterdrückung lindert. Der führende Parteifreund Präsident Bush im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, William Bloomfield, erklärte dagegen, Pekings Kriegsrechtsaufhebung sei nichts als Spiegelfechterei. Niemand im Kongress werde sich dadurch täuschen lassen, zu glauben, die chinesische Führung nehme ihre Unterdrückungspolitik zurück. Präsident Bushs Politik, den Gesprächsfaden mit China auch nach den Massakern an Demokratiedemonstranten nicht abreißen zu lassen, indem er etwa seinen Sicherheitsberater Scowcroft und den stellvertretenden Außenminister Eagleburger heimlich nach Peking schickte, ist in Amerika, auch bei seinen Parteifreunden, nach wie vor umstritten. Wieder zurück nach Deutschland. Im Land der Dichter und Denker ist, wie eine Hamburger Illustrierte zu berichten weiß, gesamtdeutsches Schriftgut aufgetaucht. Ein Schriftsteller im Westen, Walter Kempowski, soll aus der Autobiografie eines Rostocker Goldschmieds abgeschrieben haben. Kempowski weist solche Vorwürfe zurück. Es handele sich um eine Collage, ein Verfahren, das schon Thomas Mann und andere Meister angewandt haben, um das Innenleben zwischen den Buchdeckeln anzureichern. Was bleibt das Blut stumm? Weil schicksalslose und tatenferne Naturbestimmtheit. Also. Schätzungsweise 500.000 Menschen sind heute in der litauischen Hauptstadt Vilnius auf die Straße gegangen und haben friedlich für die Freiheit und Unabhängigkeit Litauens demonstriert. Ähnliche Kundgebungen gab es auch in anderen Städten. Dass das heute geschah, ist kein Zufall. Michail Gorbatschow ist im Lande, um den Genossen den Bruch mit der einstmals so mächtigen Mutter aller kommunistischen Parteien, der KPdSU, wieder auszureden. Litauens Kommunisten, das haben sie heute deutlich gesagt, sind nicht gegen Gorbatschows Perestroika, ganz im Gegenteil. Und sie haben den Gast aus Moskau freundlich begrüßt. Nur mit der Abhängigkeit von der Moskauer Parteizentrale soll es vorbei sein. Auch sie schwimmen auf einer nationalen Woge, die kaum eine andere sowjetische Republik so erfasst hat wie Litauen. Aus Vilnius Peter Bauer. Gorbatschows Reise nach Litauen, die er im Auftrag des Zentralkomitees der KPdSU auszuführen hat, dürfte seine bisher heißeste Mission als Generalsekretär sein. Er soll nichts Geringeres als die Einheit der Partei wiederherstellen. Blumen am Denkmal Lenins des UdSSR-Gründers, das mag nur auf den ersten Blick als Affront gegen die aufbegehrenden Litauer erscheinen. Lenin war es, der Litauen 1920 die Unabhängigkeit gewährte, die Stalin 1940 wieder kassiert hat. Gorbatschows erstes Bad in der Menge, mit Händeschütteln, Hochrufen und Winken zu Fenstern und Balkonen hinauf, das wirkte eher wie gestellt. Beim Besuch einer Fabrik erwartete ihn die andere Stimmung im Volk. Ein Arbeiter hält Gorbatschow ein Plakat entgegen und der liest bedächtig. Wir wollen nicht mehr Rechte, sondern völlige Unabhängigkeit. Frage von Gorbatschow: Wer hat Sie zu dieser Forderung beauftragt? Antwort: Ich selbst. Wirklich selbst? Wo arbeiten Sie? Hier im Werk. Als was? Als Schlosser. Und Sie können so gut Russisch schreiben? Antwort: Denken Sie, dass wir in Litauen kein Russisch können? Wir können Russisch sprechen und schreiben, nicht so wie die Russen, die kein Litauisch können. Dann wird die Diskussion heftiger. Wie stellen Sie sich denn die Unabhängigkeit vor? Der Arbeiter zitiert den KP-Gründer. Wir stellen uns die Unabhängigkeit so vor, wie es einst Lenin gesagt hat. Ein Volk soll nicht ein anderes Volk beherrschen. Das heißt, Sie haben beschlossen, Sie wollen aus der UdSSR austreten? Antwort: Früher oder später ja. Früher oder später ja. Frage Gorbatschows: Wissen Sie auch, was das bedeutet? Falls der Parteichef in Moskau noch irgendwelche Illusionen über den Willen der Litauer gehabt haben sollte, auf dem Gediminasplatz neben der Kathedrale von Vilna hätte er heute Nachmittag die Stimmung an der Basis erfahren können. Laisves, Laisves war die meistgehörte Forderung, das heißt Freiheit auf Litauisch. Über eine halbe Million Menschen, so schätzt die veranstaltende Sajudis-Bewegung, demonstrierten auf dem Platz und in den angrenzenden Straßen. Die Forderungen auf der Kundgebung waren in den Reden und auf den Plakaten deutlich. Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Souveränität und immer wieder Freiheit. Die Litauer verweigern sich einfach, sie wollen nicht mehr. Sie ließen ihre Kundgebung ausklingen mit 10 Schweigeminuten und zündeten Kerzen an. Am Ende läuteten die Glocken in der Stadt und die Demonstranten zogen ruhig durch die Hauptstraße Vilnas ab. Sie heißt heute Gediminasstraße, bis vor kurzem noch Lenin-Prospekt. Aber davor trug sie den Namen Stalin-Prospekt. Und auch das haben die Litauer nicht vergessen. Peter Bauer aus der litauischen Hauptstadt Vilnius. Nachrichten nun, Jean Braune. Treffen in Ost-Berlin. Noch vor den Gesprächen, die die CSU-Landesgruppe morgen in Leipzig mit Vertretern der DDR-Opposition führen will, wird sich der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Weigel mit DDR-Ministerpräsident Modrow treffen. Das teilte er heute überraschend bei einer Tagung in Wildbad Kreuth mit. Nachdrücklich stellte sich Weigel hinter die Entscheidung von Bundeskanzler Kohl, an dem für Anfang Februar geplanten Besuch von Modrow in Bonn festzuhalten. Dieser Besuch könne dazu beitragen, der Opposition in der DDR Chancengleichheit zu sichern. Hier im oberbayerischen Wildbad Kreuth auf der 14. Klausurtagung seiner Partei sagte der CSU-Chef außerdem, er halte es ebenso wie der Bundeskanzler für möglich, die angestrebte Vertragsgemeinschaft schon vor freien Wahlen in der DDR zu unterzeichnen. Voraussetzung dafür sei, dass sich die DDR-Regierung mit der Opposition auf ein Wahlgesetz einige. Erst eine demokratisch legitimierte Volkskammer aber könne einen solchen Vertrag ratifizieren. Der CSU-Vorsitzende äußerte sich besorgt über eine mögliche Einflussabnahme seiner Partei für den Fall einer deutschen Wiedervereinigung. Das könne durch den Aufbau einer erfolgreichen CSU-Schwester in der DDR verhindert werden. Vorwürfe gegen Kanzler. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Lafontaine hat Bundeskanzler Kohl für den anhaltenden Übersiedlerstrom aus der DDR mitverantwortlich gemacht. Im Deutschlandfunk sagte Lafontaine, Kohl weigere sich zu handeln, statt die großzügigen Sozialleistungen für Übersiedler zu beseitigen. Damit trage er indirekt zu Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot in der Bundesrepublik bei. CDU-Generalsekretär Rühe hielt Lafontaine daraufhin vor, sich, wie er wörtlich sagte, als Schönhuber der SPD profilieren zu wollen. Prozess gegen Hacker. Wegen Spionage für die Sowjetunion müssen sich seit heute vor dem Oberlandesgericht in Celle drei Mitglieder eines Computerclubs verantworten. Sie sind den Rechner von militärischen Einrichtungen und Forschungsanstalten in Europa und in den USA eingedrungen und haben Daten an den sowjetischen Geheimdienst verkauft. Um was für Material es sich im Einzelnen handelte, blieb am ersten Verhandlungstag unklar. Im Mittelpunkt heute also, wie schon so oft in den vergangenen Tagen und Wochen, ja beinahe Monaten, die DDR und die politischen Vorgänge in der Nachbarrepublik. Mit Spannung wartete man auf den Auftritt von Hans Modrow heute Morgen vor den Abgeordneten der Volkskammer und auf die Aussprache zum Wahlgesetz. Hartwig Heber fasst den Sitzungstag zusammen. Die DDR geht, wenn es bei den bisherigen Vorstellungen bleibt, in den nächsten Monaten in eine ganze Serie von Wahlkämpfen, die bis in das kommende Jahr hineinreichen können. Dies wurde am Nachmittag vor der Volkskammer bei der Beratung zahlreicher Einzelgesetze, darunter auch des neuen Wahlgesetzes, deutlich. Danach soll am 6. Mai nur die Volkskammer als zentrales Parlament neu gewählt werden. Im Herbst könnten dann die Städte- und Gemeindevertretungen neu besetzt werden. Gegen eine Zusammenlegung wurden wahlorganisatorisch technische Gründe angeführt. Voraussichtlich erst 1991 können auch die Regionalparlamente gewählt werden, weil zunächst die Verwaltungsreform mit der Wiedergründung der Länder anstelle der bisherigen DDR-Bezirke und eventuell einer Neueinteilung der Kreise abgeschlossen werden soll. Damit dürften der DDR anhaltende politische Auseinandersetzungen in der Form eines permanenten Wahlkampfes ins Haus stehen. Erstmals vorgestellt wurde vor der Volkskammer der Entwurf für das neue Wahlgesetz, der bereits in den vergangenen Tagen für erhebliche Unruhe gesorgt hatte, weil darin die finanzielle Unterstützung für Wahlbewerber von außerhalb der DDR ausgeschlossen werden soll. Zur Erläuterung sagte der liberaldemokratische Abgeordnete Paul Eberle als Vorsitzender des zuständigen Ausschusses. Solche oder ähnliche Feststellungen gibt es in den wahlrechtlichen Bestimmungen vieler Länder, weil die Wahl zum Parlament eines Landes ja wohl in erster oder schließlicher Linie Sache dieses Landes selbst und eine Fremdfinanzierung eigentlich nicht üblich ist. Darin ließen sich die Fassung des Entwurfs ab. Diesen Entwurf zur öffentlichen Diskussion in seiner Gesamtheit und im Detail. Und wenn diese Diskussion ergibt, und zwar schon jetzt, dass die Besonderheit der Lage von politisch relevanten Kräften, die sich gegenwärtig erst formieren, in Vorbereitung auf diese Wahl zur Volkskammer im Interesse einer Chancengleichheit einer Unterstützung bedürfen, ich glaube, wird es kaum jemand geben, der auf einem solchen Absatz besteht. Damit scheint dieses Thema entschärft zu sein. Auf eine Sperrklausel für den Einzug ins Parlament will man in der DDR mit Blick auf die sich erst formierenden politischen Gruppen verzichten. Zu den Grundsätzen des neuen Wahlgesetzes soll jedoch die zuverlässige Beseitigung von politischen Privilegien für eine einzelne Partei und die öffentliche Kontrolle des Wahlvorgangs gehören. Die Benutzung der Wahlkabine soll zur Pflicht gemacht werden. Im Wahlverfahren ist an eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht gedacht. Über die Einzelheiten gibt es jedoch noch unterschiedliche Vorstellungen. Die Sitzung war am Vormittag im Zeichen anhaltender Spekulationen über einen politischen Befreiungsschlag des in Bedrängnis geratenen Ministerpräsidenten Modrow eröffnet worden. Zwar verzichtete dieser auf die mancherorts erwartete Forderung nach einer Volksabstimmung über sein Kabinett, er ging jedoch im Übrigen voll in die Offensive. Vehement attackierte er besonders die Forderung der Opposition nach einem Vetorecht über die Regierungsarbeit und die geäußerten Zweifel an der Legitimität der Regierung. Wer da meint, ein Ministerpräsident und sein Kabinett könnten unter dem Vetorecht einer politischen Gruppe arbeiten, ist zweifellos schlecht beraten. Gleiches gilt für ultimative Forderungen, wann und wo ich binnen einer Stunde zu erscheinen hätte. Und was nun die angeblich fehlende Legitimität der Regierung betrifft, ich kann mich nicht entsinnen, durch einen Staatsstreich Ministerpräsident geworden zu sein. Im gleichen Atemzug griff er seinerseits den runden Tisch an. Bisher seien ausdiskutierte Vorschläge von dort ausgeblieben, sagte Modrow und forderte das Gremium dazu auf, mit kompetenten Partnern an der Regierungsarbeit teilzunehmen. Doch die Resonanz auf Seiten der Opposition fürs Erste gering, inwieweit dabei auch das Beharren Modrows auf der Schaffung des heftig umstrittenen Verfassungsschutzamtes eine Rolle spielte, blieb zunächst offen. Die Opposition werde nicht vor Neuwahlen im Kabinett Verantwortung für die Fehler der SED übernehmen, erklärte jedenfalls Erhard Neubert vom Demokratischen Aufbruch. Und Peter Grimm von den Sozialdemokraten verwies auf die bereits erfolgenden Warnstreik gegen die Regierungspolitik im Sicherheitsbereich. Das Angebot des Volkskammerpräsidiums an die Opposition zur Teilnahme an der Sitzung war nur spärlich befolgt worden. Die Forderung nach Rederecht war abgelehnt worden und das Zuschauen von der Gästetribüne aus war den meisten Oppositionellen zu wenig gewesen. Die Sitzung wird morgen mit der Aussprache über die Regierungserklärung von Ministerpräsident Modrow fortgesetzt. Dann ist mit einem offenen Schlagabtausch über den künftigen politischen Kurs, übrigens auch im wirtschaftlichen Bereich, zu rechnen. Als dann die Sitzung der Volkskammer am späten Nachmittag zu Ende ging, hatten sich bereits Zehntausende vor dem Gebäude des DDR-Parlaments in Ostberlin versammelt. Wogegen sie bis in den Abend hinein dort protestierten, erfahren sie von Ulrich Leithold und so hörte sich das heute Abend vor der Volkskammer an. Am Abend zwischen Volkskammer und Deutschem Dom 30 bis 40.000 demonstrieren, so die Volkspolizei, Protest gegen die SED, die Regierung Modrow, eine nicht legitimierte Volkskammer. Guten Abend. Darf ich Sie mal fragen, was Sie persönlich für Gründe haben, hier zu stehen? Ja, es geht hier um Freiheit und dass die SED nicht mehr die Macht hat, dass das Forum freie Presse hat oder beziehungsweise eine Presse selbstständig hat. Und auch andere Parteien, die sich jetzt in dem Stadium zum Entwickeln sind, dass die entsprechend das Gleiche hat, was jetzt die SED noch hat. Und wir sind alle für ein einiges Deutschland. Das würde für uns das Vernünftigste sein. Ich stehe einerseits hier, weil ich der Meinung bin, dass die Beschlüsse der Volkskammer, was das Wahlgesetz anbetrifft, eine vollkommene Benachteiligung der Opposition zur Folge hat. Und ich würde sagen, wenn sich das Volk nicht wieder auf die Straße begibt und wir massiven Druck gegen dieses neue Wahlgesetz machen, dann dürfte das logischerweise wieder zu einer neuen Machtergreifung der SED kommen. Und das haben wir 40 Jahre lang gehabt und das wollen wir nie wieder haben. Das Klima gegen SED und Regierung wird auch in Ostberlin schärfer. Es reicht. So hatten oppositionelle Gruppen ihren Aufruf zur Menschenkette um die Volkskammer überschrieben. Die SED behindere die Demokratisierung, die Medien verunglimpften die Opposition, die ehemalige Staatspartei nutze ihr Vermögen zum Machterhalt. Auch der Regierungschef heute vor dem DDR-Parlament verliert an Kredit. Doch Modrow kam nicht. Stattdessen zuvor drinnen kein klares Nein des Ministerpräsidenten zum Verfassungsschutz, einer Nachfolgeorganisation der berüchtigten Staatssicherheit. Das kommentierten die Massen draußen auf ihre Weise. Jedem Bürger seine Stasi-Akte forderten sie, andere drohten auf Transparenten, die DDR zu verlassen, wenn es einen neuen Geheimdienst geben sollte. Besondere Zielscheibe für den Volkszorn aber waren vorgesehene Ausgleichszahlungen für entlassene Stasi-Leute. Ein Jahr lang solle gezahlt werden, hatte Modrow heute bestätigt. Doch nicht nur das umstrittene Überbrückungsgeld für die arbeitslosen Staatssicherheitsmitarbeiter erboste, der Machtapparat der SED-PDS war Anlass für Plakatives auf Transparenten. Schluss mit der SED-Diktatur, 28 Jahre Knast, nie wieder SED-Staat oder auch mit der SED-PDS sitzen Sie in der letzten Reihe, war da zu lesen. Für die beherrschende Regierungspartei muss es ein ernüchternder Abend gewesen sein. So deutlich war die Ablehnung des Volkes in Berlin noch nicht formuliert worden. Schlechte Aussichten für die SED nach dem 6. Mai, wenig Hoffnung auf Veränderungen bis dahin aber bei den Menschen. Dass sich überhaupt alles ändert, war, aber da wird wohl nicht voller sein erstmal. Wenn das am 6. Mai in der Hose geht, dann werden sie wohl am 7. Jahr kein Volk mehr haben. Stimmen und Stimmungen aus Ost-Berlin. Aber nicht nur in Ost-Berlin gingen die Menschen auf die Straße, auch in der sogenannten Provinz, in Erfurt und in Gera, gab es heute Abend Demonstrationen gegen die SED, für die Auflösung der Staatssicherheit und gegen das Pressemonopol der Partei. In einem Studio des DDR-Rundfunks in Rostock begrüße ich Henning von Levies. Herr Levies, wie sah es denn heute Abend im Norden der DDR aus? Blieb alles ruhig oder versammelten sich auch hier die Menschen, um zu protestieren? Tja, Herr Berg, auch der Norden der Republik schläft nicht. Das demonstrierten die Rostocker sehr lautstark heute Abend. Nieder mit der SED, sagten und sangen die Menschen. Und man buchstabierte PDS als Partei der Stasi, als Partner der Stasi. Ein Redner auf dem Rostocker Marktplatz heute Abend. Herr Modrow saniert den Geheimdienst. Dabei soll die Stasi nach unserem Willen doch aufgelöst werden. Noch gibt es 60.000 Hauptamtliche und jede Menge Hobbyspitzel. Die SED gaukelt uns Reformierbarkeit vor. Aber SED bleibt SED. Und als PDS Partner der Staatssicherheit. Ziemlich ungemütlich ist in Rostock und regnet, war der Zulauf zu dieser Demonstration beträchtlich. Es war die erste Demonstration übrigens im neuen Jahr und die Menschen nahmen kein Blatt vor den Mund. Sie machten sich deutlich Luft. Warum demonstrieren Sie heute Abend in Rostock? Warum? Weil ich für Demokratie bin, für die Partei bin, ja? Und für einen Parteienpluralismus und für die Abschaffung der SED. Warum sind Sie dabei bei dieser Demonstration heute Abend? Meine Motive sind ähnlich. Ich habe auch mitbekommen in letzter Zeit, dass wahrscheinlich durch die 3 Wochen Ruhe, die waren, wo keine Demonstrationen waren und so weiter, von Seiten des Staates fast wieder getan wird, als wenn nichts ist. Die Medien berichten zeitweise sehr einseitig. Es wird über andere Gruppierungen berichtet. Die selbst haben aber keine Chance, sich zu äußern. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und deshalb bin ich heute mit hier, um diese Sache wieder mit in Bewegung zu bringen, damit auch die anderen Parteien ihre zugesagte Chance zu den Wahlen erhalten. Zentrales Thema der Demonstration ja auch Stasi. Meinen Sie, dass Stasi noch eine reale Gefahr ist? Ja, nach wie vor. Solange von Seiten der Regierung aus über irgendwelche Ausreden versucht wird, hier jetzt, wie sich das auch immer nennt, ob Verfassungsschutz oder sonst wie ein neuer Name, eben die gleiche Institution zu erhalten. Da bin ich eben der Meinung, da müssen wir gegen angehen. Ja. Das muss rigoros abgeschafft werden. Wie es nach dem 6. Mai aussieht, nach geänderter Verfassung, ist eine andere Sache. Aber ich bin der Meinung, nicht mit den gleichen und denselben Leuten wie bisher. Das kann man nicht machen. Dann wäre alles umsonst, was wir bisher gemacht haben. Die Stasi ist eine größere Gefahr als die Rechtsradikalen. Die sind die ist eine größere Gefahr. Rechtsradikale Schmierereien hat es auch gegeben, schon unter der Honecker-Herrschaft. Genauso viel, das sagt selbst die Polizei. Nur damals durfte darüber nicht geredet werden. Da wurde das totgeschwiegen, weil ich sein konnte, was nicht sein durfte. Und jetzt malt die SED dieselben braunen Gespenster malt sie an die Wand, dieselben braunen Gespenster, die sie vorher